Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die 10. Folge. Wir befinden uns in den Jahren 1943 bis 1945, also den letzten Jahren des NS-Regimes und des Zweiten Weltkriegs, als es für das Ehepaar Klemperer nochmal richtig brenzlig wird. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Und noch ein Disclaimer. In dieser Folge des Hörspiels wird rassistische Sprache reproduziert. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Wie tief haftet der Antisemitismus im Volke? Vielleicht will man nur die Möbel, vielleicht mein Leben. Nun sind wir ganz in der Hand der Gestapo, ganz eingejudet. Wir haben eine Bleibe und das Ende scheint wirklich nahe. Folge 10. Inferno. Im Jahr 1933 lebten über eine halbe Million Jüdinnen und Juden in Deutschland. Im Jahr 1939 lebten noch knapp über 200.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland. Im Jahr 1943 lebten weniger als 20.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland. Die heutige Folge macht vielleicht deutlich wie keine andere, wie schnell und wie radikal die mörderische Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten ab 1939 ablief. Die Tagebucheinträge von Viktor Klemperer belegen zudem, dass der Holocaust nichts war, was man in Deutschland nicht mitbekommen hat. In der letzten Folge haben wir gehört, wie die systematischen Ermordungen der Shoah ihre Anfänge nehmen. Wie deutsche Jüdinnen und Juden den gelben Stern sichtbar auf ihrer Kleidung zu tragen haben und massenhaft gen Osten deportiert werden. Die Ehe mit einer Arierin hat Viktor Klemperer bislang geschützt. Im Tagebuch notiert er, dass die Deportationen in den Osten den sicheren Tod bedeuten. Entweder durch den Gebrauch von Schusswaffen oder Gas oder durch Krankheit und Hunger. Einige Bekannte und Freunde von ihm wählen vor diesem bevorstehenden Schicksal den Freitod. Wie viel haben die Deutschen mitbekommen vom systematischen Morden in den Konzentrationslagern? Ein Großteil der deutschen Bevölkerung sagte nach 1945 gar nichts. Mit dieser Schutzbehauptung war eine Mitverantwortung für die Verbrechen scheinbar abgewiesen. Und dieser Aussage glauben auch heute noch viele Menschen. Es gibt jedoch zahlreiche historische Dokumente und Zeugnisse, die etwas anderes sagen. Um nur mal ein paar zu nennen. Die Alliierten warfen Millionen Flugblätter über Deutschland ab, in denen sie über die Massenvernichtung aufklärten. NS-Presseberichte ließen zumindest zwischen den Zeilen verlauten, dass Millionen von Juden neutralisiert oder ausgeschaltet worden seien. Und ausländische Radiosender berichteten auch ganz konkret über die systematischen Morde. Hier ist der Londoner Rundfunk. Wir bringen Ihnen jetzt aus Amerika eine Sonderbotschaft an das deutsche Volk von Thomas Mann, dem größten deutschen Schriftsteller des Jahrhunderts. Deutsche Hörer, diesmal hört ihr meine eigene Stimme. Es ist die Stimme eines Freundes. Die Stimme eines Deutschlands, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird, als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat. Es ist eine warnende Stimme. Euch zu warnen ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann. Zwischen 1940 und 1945 hält Thomas Mann in der Sendung Deutsche Hörer 55 Ansprachen im deutschsprachigen Programm der BBC. Ausgerechnet das Tondokument vom 27. September 1942 ist im Original nicht erhalten. Darin mahnt er, Zitat: Nach den Informationen der polnischen Exilregierung sind alles in allem bereits 700.000 Juden von der Gestapo ermordet oder zu Tode gequält worden. Wisst ihr Deutschen das? Und wie findet ihr es? Wem ist damit gedient? Wird irgendjemand es besser haben, wenn die Juden vernichtet sind? Welch Idiotie steckt hinter diesem Nazi-Plan? Kein vernunftbegabtes Wesen kann sich in den Gedankengang dieser verrauchten Gehirne versetzen. Obwohl es damals verboten ist, ausländische Medien zu konsumieren, sollen 3 bis 4 Millionen der Rundfunkhörer in Deutschland den ausländischen Dienst der BBC gehört haben. Besonders glaubwürdig sind in diesem Kontext auch die Berichte von den GegnerInnen und Verfolgten des NS-Regimes. Und in ihren Briefen, Tagebucheinträgen oder auch politischen Schriften finden sich sehr konkrete Einschätzungen zum Ausmaß der Massenvernichtung. Einen Satz in dieser Folge finde ich vor diesem Hintergrund besonders beeindruckend. Im Gespräch mit Klemperer äußert ein Freund im Oktober 1944 die Schätzung, dass 6 bis 7 Millionen Juden erschossen und vergast worden seien. Dieser Tagebucheintrag verdeutlicht, wie wichtig die vielfältigen Berichte von Zeitzeugen für die Rekonstruktion der Vergangenheit sind. Komplexe Fragen lassen sich präziser beantworten, je mehr Material und je mehr Perspektiven vorliegen. Und damit starten wir jetzt in die Tagebücher der Jahre 1943 bis 1945. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Zucht und Sitte. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Gesinnungsklusterei. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Demokraten jüdischer Prägung. Jüdischer Prägung. Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Hier ist der Moskauer Rundfunk. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Monat des neuen Jahres begann damit, dass am 31. Januar die Gruppe der Hintertruppen, die westlich des zentralen Teils Stalingrads eingekreist worden war, völlig aufgerieben wurde. Hier spricht die Stimme aus Amerika. Die Vernichtung der Reste der vor Stalingrad eingeschlossenen 6. Armee schreitet weiter fort. 1943. Liebe Nacht, komm, lass dir sagen, was ich ganz von Herzen will. Sie haben in den letzten Jahren eine Reihe von Filmen geschaffen, die Ihre besondere Auszeichnung am heutigen Ehrentag des deutschen Films zum 25-Jahres-Jubiläum der UFA vor allen anderen rechtfertigt. In Ihren besten Filmen haben Sie besonders während des Krieges das deutsche Volk beim Portefeuille gefasst. Der Führer anerkennt Ihre hervorragenden künstlerischen Leistungen dadurch, dass er Ihnen, Herr Harlan, und Ihnen, Herr Liebeneiner, den Titel Professor verleiht. Hier ist England, hier ist England, hier ist England. Eines Verzweiflungskampfes, in dem Deutschland eine unsühnbare Untat auf die andere häufen muss und an dessen physischen und moralischen Folgen es zu tragen haben wird, wer weiß wie lange. 1. Januar, Freitagabend. Aufruf Hitlers an Front und Volk. In diesem Jahr 1943 werde er den klaren Endsieg erringen. Ich vermag mir gar nicht vorzustellen, wie ich noch einmal sternlos als freier Mann und in leidlicher Wirtschaftslage leben könnte. 14. Januar, Donnerstag Nachmittag. Wir saßen gestern beim Nachmittagscafé. Da erschien Steinitz, es sei von der Gemeinde telefoniert worden wegen der Reise nach Dölzschen. Von da an hatte ich keine gute Stunde mehr. Um 4 auf der Gemeinde wurde ich gleich zum Polizeipräsidium herübergejagt und erhielt mit Geknurr ein Formular, das dem Judenklemperer das einmalige Verlassen des Stadtgebietes gestattete. Zurück zur Gemeinde und Aufklärung von Kahlenberg erhalten. Man würde gewiss meine schriftliche Verkaufsgenehmigung fordern. Weigerung sei mit KZ und Lebensgefahr verbunden. Ich? Dann erbe meine arische Witwe das Haus. Er? Das sei nicht sicher. Es gebe Fälle von Vermögensbeschlagnahme. Wenn es zum Beispiel dem gesunden Volksempfinden entspreche, die Judenreinheit der Gemeinde herzustellen. Demgegenüber verfocht Eva zu Hause mit Erbitterung, dass man unser Haus bequemer bei meinen Lebzeiten haben könne als nach meinem Tode, dass ein Mord an mir bequemer auszuführen sei, nachdem ich das Haus aufgegeben hätte, dass ich mich nicht einschüchtern lassen dürfe. Es gab eine höchst unerquickliche Auseinandersetzung. Mit deinem Witwengehalt kannst du das Haus nicht halten. Um in deinem Stil zu sprechen, also wäre ich schuld, wenn du ins KZ kämst, als ob sie zum Morden einen Vorwand brauchten. Heute ging ich gleich nach 7 aus dem Haus. Christmann, der Bürgermeister, machte einen noch günstigeren Eindruck auf mich als damals. Er sagte vor anderen Leuten guten Tag zu mir. Er bot mir Platz an. Er sagte, er wolle mir gütlich zureden. Es lägen 3.000 Mark Reparaturkosten vor. Berger erbiete sich, diese zu übernehmen und den vollen Kaufpreis zu zahlen. Ich sei leidend. Meine Frau, Arierin, solle das Haus erben. Er? Trauen Sie unserem Geld nicht? Es ist gut. Wozu wollen Sie sich den Luxus leisten? Ich? Affektwert. Ich fühle mich verpflichtet. Wenn Sie eine Pression ausüben wollen, darf ich mich nicht weigern. Ich unterstehe der Gestapo. Er? Ich bin Soldat. Werde sie nicht bei der Gestapo anzeigen. Ihr Verhalten ist bis zu einem gewissen Grade menschlich zu verstehen. Geben Sie uns zu den Akten, dass Sie nicht gewillt sind, Ihr Grundstück zu verkaufen. Damit war ich entlassen. Heute Nacht träumte ich mit größter Ausführlichkeit, ich sei ohne Stern in ein Kaffeehaus gegangen und säße nun in Angst, erkannt zu werden. 30. Januar, Sonnabend, Spätnachmittag. Für mich war der heutige Tag der Machtübernahme ganz und gar Kartoffeltag. Ich schaffte mühselig 2 Zentner heran, in doppelter Fahrt mit dem Handwagen. Der Sack war nicht zugebunden, nach 2 Schritten kollerten die Kartoffeln heraus. Ich las sie auf und band mit dem Taschentuch ab. Wieder 2 Schritte und wieder kollerten die Kartoffeln. Ich bückte mich verzweifelt, da flatterte mein Kragenschoner. Signum Zöli. Ich band den Kartoffelsack mit dem Schoner ab. 5. Februar, Freitagnachmittag. Gestern auf dem jüdischen Friedhof, da bin ich jetzt fast zu Hause. Sehr freundlich nimmt mich neuerdings der Verwalter Jacobi auf. Immer hat er ein wenig Tabak oder ein Zigarillo für mich. Zum 2. Mal platzte ich gestern in das Mittagessen der Familie. Jacobi flüsterte mir zu, kein Wort heute, meine jüngste Schwägerin ist da. Sie kann nichts dafür, Vater tot, Mutter schwach, Einfluss der Umgebung. Sie ist Führerin im BDM. Ein blasses, schüchternes Mädchen, unterernährt, übergroße, dummliche Augen. Sie reichte mir schüchtern die Hand. Sie aß mit gesenktem Kopf. Ihr Nationalsozialismus vertrug sich mit dem jüdischen Friedhof, dem jüdischen Schwager, dem jüdischen Essen. 14. Februar, Sonntagmittag. Eva soll das Tagebuch bald wieder zu Annemarie bringen. Die Guillotine auf dem Münchner Platz arbeitet aus geringeren Anlässen. 27. Februar, Sonnabendnachmittag. Vor einer Woche hatte uns Caroli Stern-Hirschberg geschrieben. Am 25. antwortete ich ihr. Heute kam diese Karte zurück. Blaustempel darauf, zurück. Bleistiftnotiz, abgewandert. Beachte zu LTI, abgewandert, für abgewandert worden. Harmloses Wort für vergewaltigen, vertreiben, in den Tod schicken. 28. Februar. Bleistiftbrief von Lewinsky. Es seien Juden von auswärts ins hiesige Lager gebracht worden. Evakuierung stehe unmittelbar bevor. Alle Nicht-Mischehelinge, buchstäblich alle, sind seit gestern im Lager. Frau Voss, die Seligsohns, Frau Ziegler. Ich rechne sie alle zu den Toten. 20. März, Sonnabendnachmittag. LTI. Die Boxersprache ist Goebbels unentbehrlich. In der entscheidenden Runde muss man noch über so viel Kraft verfügen, dass man jeden Schlag des Gegners bequem hinnehmen und ihn durch einen härteren Schlag beantworten kann. 16. April, Freitag mittags und später. Draußen ist schönster Frühling mit Birkengrün und Herbstblüte. Meine Wunschträume landen immer wieder beim Auto. Es hat mir so viel Freude gemacht. Heute darf ich nicht einmal die Tram benutzen, das Weichbild der Stadt nicht verlassen, mich nicht mit Eva zusammen seit den Verhaftungen am besten auch allein nicht auf der Straße sehen lassen. 18. April, Sonntagvormittag. Gestern mit der Morgenpost der Befehl zum Arbeitsdienst. Firma Willi Schlüter, Wormser Straße. 25. April, Ostersonntagvormittag. Juliusburger, 2 Tage mein Mitarbeiter bei Schlüter, am Mittwoch verhaftet, am Freitag tot. Die Firma Schlüter stellt Heilbäder und Kräutertees her. Ich habe die meiste Zeit stehend Tüten gefüllt, ein bisschen geklebt, ein bisschen abgewogen. Ein 10-jähriges Kind würde sie rascher und besser leisten. Es sollen etwa 20 Juden beschäftigt sein. Beim Antreten am Montag wurde ich in die Büroräume geführt und der Chef, ein Herr in den 40ern, sah meine Papiere. Schade, dass wir keine Zeit haben. Wie schöne Vorträge könnten wir uns halten lassen. Alle Fakultäten sind jetzt bei uns vertreten. 27. April, Dienstagmorgen vor 7 Uhr. Seit 4:30 auf, vorher geträumt. Ich ging durch Berlin, durch die Corbière-Straße an Wallis Wohnung vorbei. Ich dachte, damals war sie glücklich und jung. Ich kam in eine freundschaftliche Kollegenzusammenkunft. Man saß an langem Tisch zusammen. Neue Kollegen kamen immerfort herein. Mich intrigierte mein Judenstern. Erst hing er halb herunter, dann bestand er aus 2 Schichten wie ein geklebter Cotillonorden und die Oberschicht des Mogen David hatte sich gelöst. Dann wollte ihn mir mein Tischnachbar mit einer Nadel feststecken und fand nicht die richtige Stelle. Dann fiel mir ein, er darf nicht angesteckt, er muss angenäht sein. Dann hörte ich Lärm und jemand sagte, eine Verhaftung. Danach wachte ich auf. 5. Mai, Mittwochvormittag. Im Werk sagen sie, wie auch der Krieg ausgehe, die Juden kämen hier nie wieder zur Ruhe. Der Antisemitismus hafte zu tief. Ich? Er hat sich übernommen. Er hat sich demaskiert. Er wird abgewirtschaftet haben. Wie tief haftet der Antisemitismus im Volke? Ich schleppe mit dem Obmann Konrad eine schwere Teekiste. Ein arischer Arbeiter zu mir. Das ist nichts für Sie. Lassen Sie mich. Lassen Sie nur, so klapprig bin ich noch nicht. Nun geben Sie her, so viel Fleisch kriegen Sie nicht. 21. Mai, Freitagmorgen. Vorgestern war es schon einen ganzen Monat her, dass ich meine Packerphase begann. Ein klein wenig habe ich mich eingewöhnt. Aber die 8 Stunden töten mir den ganzen Tag und das Gefühl der Lebensvergeudung werde ich niemals los. 7. Juni, Montagvormittag. Nöte dieser Zeit? Die beiden Hirscheljungen spielten bis vor wenigen Monaten im Garten ihrer Villa. Dann mussten die Eltern ins Gemeindehaus. Die Kinder kamen zum Spielen hierher als Gäste der Eisenmann-Kinder. Es folgte der Angstzustand des Vaters Eisenmann, denn die Kinder spielen lärmend, die arischen Portierkinder mischen sich harmlos unter die Besternten und von der Straße her gibt es arische Zuschauer. Die Meldung solcher Promiskuität an die Gestapo könnte tödliche Folgen haben. Nun wurden die Hirschelkinder zum Spielen auf den jüdischen Friedhof geschickt. 12. Juni, Sonnabendnachmittag. Hirschel und Kahlenbergs, Mutter und Sohn, befinden sich seit Donnerstag im PPD. Gleich nach Pfingsten werden diese letzten nicht in Mischehe lebenden Juden nach Theresienstadt abgeschoben. Am Freitag erfuhr ich, die Reichsvereinigung der Juden ist aufgelöst worden. Levin meint, man wolle dokumentieren, dass es in Deutschland keine Juden mehr gebe. Aber es gibt doch noch welche. In Dresden laufen jetzt unter 600.000 Einwohnern 60 Besternte herum. 22. Juni. Hirschels und Kahlenbergs gestern nach Theresienstadt geschafft. 12. Juli, Montagmittag. Evas Geburtstag. Ich habe kein Geschenk für sie. Aber ich habe am Vormittag die Küche gescheuert, dass mir jetzt die Hände zittern. Und sie bekommt die 200 Gramm Fleischmarken, die mir der Nachtdienst einbringt. 1. August, Sonntag gegen Abend. Seit Sonnabendnachmittag den Tod vor Augen. Karte der Gestapo. Aufgefordert, sich am Montag 7.30 Uhr, Bismarckstraße 16, 3. Stockwerk, Zimmer Nummer 68 einzufinden. Sachbetreff, Befragung, Lagergut betreffend. Vielleicht will man nur die Möbel, vielleicht mein Leben. 2. August, Montagvormittag, 11 Uhr. Ganz harmloser Verlauf. Du hast Möbel bei Tam? Heiratsgut meiner arischen Frau, fachwissenschaftliche Bibliothek. Kannst du die Sachen nicht woanders unterbringen? Am Lothringer Weg wäre Platz, aber ich weiß nicht, wie lange ich dort bleibe. Na ja, erledigt. Darf ich gehen? Ja. 7.40 Uhr sah ich die Bahnhofsuhr wieder. 26. August, Donnerstagnachmittag. Fetscher erzählte als neuesten Witz, wer 10 Leute für die Partei wirbt, darf aus der Partei austreten. Wer ihr 20 neue Leute zuführt, erhält eine Bescheinigung, dass er ihr nie angehört hat. 1. Oktober, Freitag. Heute früh die böse Nachricht von der angeordneten Umsiedlung. Wir sollen mit Eisenmanns zusammen in die ehemalige Hirschelwohnung Zeughausstraße 3 gesteckt werden. Für 7 Personen eine unzulängliche Heringstonne von 3,5 Zimmern. 14. Oktober, Donnerstagvormittag und später. Seit Sonntag kämpfte Eva mit Erkrankung, lag viel. Ich informierte die sehr verständige Portiersfrau, sie war gleich im Bild. Ich darf für Eva keinen jüdischen Arzt haben, ein Arischer wird mich, Besternten, kaum vorlassen. Frau Rasch ging telefonieren. 16. Oktober, Sonnabend, abends 10 Uhr. Vor etwa 5 Stunden habe ich Eva verlassen. Der Krankenwagen fuhr in das Stadtkrankenhaus Fürstenstraße ein, das ich nicht betreten durfte. Ich kann den furchtbaren Gedanken nicht loswerden, sie vielleicht zum letzten Mal gesehen zu haben. Es sitzt als Druck in mir. Egoistisches Ausmalen meiner Deportation, wenn die arische Ehefrau stirbt. Gewissheit, zum Selbstmord zu feige zu sein. 31. Oktober, Sonntagabend. Am Sonnabend hat sich Eva gegen Revers entlassen und zurückschaffen lassen. Eva, auf einem Stuhl hereingetragen, war sehr schwach, sehr weich, sehr selig, dem Krankenhaus entkommen zu sein. 14. November, Sonntagmittag und später. Seit Montag in Lohn als Hilfsarbeiter bei der Firma Thiemich und Möbius, Papierverarbeitung. 3:30 Wecker, Abwasch, Frühstück geschlungen, kurz vor 6 Evas erste Mahlzeit. 6:15 Uhr, bei Dunkelheit steige ich in die 18. Fahrtgenehmigung, ein Danaer Geschenk. Morgens ist es nur kalt auf dem Vorderperron, aber die Dunkelheit schützt mich. Aber mittags, im Gedränge des übermäßigen Verkehrs, schutzloser als ein Hund. Einmal zupfte mich ein SS-Offizier beim Aussteigen am Ärmel. »Ihr Loft!« Scheußlicher neulich in der Marschallstraße, der Perron ziemlich leer. Ein Unteroffizier fixiert mich. Nach einer kleinen Weile »Steig ab!« »Ich habe Fahrtausweis. Steig ab!« Ich stieg ab, fuhr ein neues Billett lösend mit der nächsten Bahn weiter. 12. Dezember, Sonntagnachmittag. Chaos des Umzugs. Nun sind wir ganz in der Hand der Gestapo, ganz eingejudet. So beginnt also morgen die dritte Phase unseres Passionsweges durch das Dritte Reich. Zeughausstraße 1 und 3 sind sozusagen potenziert Judenhäuser, Quintessenzen eines Judenhauses. 31. Dezember, Freitag, 19 Uhr. Resümee 43. Seit April Fabrikarbeit, immer völligeres Stocken der eigenen Arbeit. Wir sind beide völlig abgekämpft. Die Fabrik schloss um 3. Danach scheuerte ich hier noch die Treppe und Eva kam zerschlagen von Einkauf und Fechtwegen zurück. Ich mache uns bloß noch ein paar Pellkartoffeln. Wir wollen baldmöglich zu Bett. Silvester 43. Und 30 Minuten. Wir beginnen unser Tagesprogramm. Heute ist Freitag, der 21. Juli. Wir hören anschließend den Nachrichtendienst. Zum misslungenen Mordanschlag auf den Führer. Die mehrfach bekannt gegebene amtliche Meldung über den Mordanschlag auf den Führer hat folgenden Wortlaut, dass das Leben des Führers bei diesem russischen Kampfanschlag unverwehrt geblieben ist. Also, und werden Sie hier nicht unverschämt? Mit Ihnen werden wir fertig. Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. 1944. Der PK-Produktion Berlin, Eigenaufnahme. Gespräch mit Theatermeister Egert, Berichter Günter Bummelt. Am 1. September schlossen alle deutschen Theater ihre Pforten. Gewiss hat jeder, der diese tiefgreifende Verfügung des Reichskommissars für den totalen Kriegseinsatz hörte, zunächst an die vielen tausend deutscher Künstler, Schauspieler, Schauspielerinnen, Musiker, Chorsänger und so weiter, gedacht, welch neue Kräfte an tatsächlichem Zupacken und an ideenmäßiger Unterstützung von den vielen hundert deutschen Theatern nun in den totalen Kriegseinsatz übergeführt werden können. 4. Januar, Dienstag früh gegen 6 Uhr. Gestern Abend unterrichtete ich zum dritten Mal Bernhard Stühler im Französischen. Mehr schlecht als recht. 8. Januar, wenn ich Bernhard Stühler unterrichte, fällt mir immer wieder auf, dass ihm die selbstverständlichsten Kenntnisse fehlen. Dies ist eine der ruchlosesten Taten der NSDAP, dass sie den Judenkindern allen Unterricht gesperrt hat. 17. Januar, Montag früh vor 6 Uhr. Die Luftschutzübung war kurz. Wir kletterten durch die uns angewiesenen Fenster ins Freie. Frau Steinitz hat maßlose Angst vor Luftangriff. Ich fürchte nur die Gestapo. 23. Januar, Sonntagvormittag gegen 11. Vorige Woche begann mit einer törichten Erregung und Streitigkeit. Mittagsgespräch. Unsere arischen Frauen, die wir alle haben. Einer rühmte ihre Opferwilligkeit. Rieger widersprach in stärksten Ausdrücken. Er kenne so üble Fälle. Der Schlag soll sie alle treffen. Amen. Mich packte plötzliche Wut. Ich möchte sie in die Fresse hauen. Ich mag mit einem solchen Menschen nicht zusammensitzen. Ich lief heraus, ging in den Maschinensaal. Nach der Pause sagte mir Lang, sie sollten sich nicht so aufregen. Wir haben das alle nicht auf unsere Frauen bezogen. Am nächsten Tag wurde ich mit Rieger zusammen zum Räumen befohlen. Ich sagte, warum haben Sie mich gestern so gekränkt? Er, ich habe Sie nicht gemeint. Ich sprach nur von alten Fällen, die ich kenne. Daraufhin reichten wir uns die Hand. 10. Februar, Donnerstagabend. Ich habe mich wirklich in Mein Kampf eingelesen. Es ist ebenso interessant wie grässlich und deprimierend. Das Buch lag vor. Und man machte diesen Menschen zum Führer und ließ ihn bis jetzt 11 Jahre führen. Das ist der deutschen Oberschicht niemals zu verzeihen. 8. April, Sonnabend gegen Abend. Gespräch mit Stühler Senior. Ich will Zeugnis ablegen. Was Sie schreiben, ist alles bekannt und die großen Sachen Kiew, Minsk und so weiter kennen Sie nicht. Es kommt nicht auf die großen Sachen an, sondern auf den Alltag der Tyrannei, der vergessen wird. Stühler eine Weile später... Ich habe mal gelesen, die Angst vor einer Sache ist schlimmer als das Ereignis selber. Wie sehr graute mir vor der Haussuchung. Und als die Gestapo kam, war ich ganz kalt und trotzig. Und wie uns das Essen hinterher geschmeckt hat und all die guten Sachen, die sie nicht gefunden hatte. Sehen Sie, das notiere ich. 29. April, Sonnabendmorgen. Am Mittwoch rief mir ein weißbärtiger Mann in der Frauengasse laut zu: Judenhund! 3. Mai, Mittwochabend. LTI. Mir fällt die Häufigkeit des Wortes total auf. Totale Erziehung, totale Abschnürung des Feindes. Die Wirkung der Propaganda. Frau Belka fragt mich wiederholt, haben Sie eine deutsche Frau? Mich erschüttert das mehr als das Fremdwort arisch. Es zeigt, wie sehr die totale Abschnürung der Juden im Volksbewusstsein geglückt ist. 6. Mai, Sonnabend, früh. Ein Augenmuskel des linken Auges ist gelähmt. Das Auge wird durch ein mattiertes Glas ausgeschaltet. Zu reparieren ist es nicht. Wie viel Arbeit werde ich mit einem Auge leisten können? Ursache wahrscheinlich Zucker, daher der qualvolle Durst der letzten Zeit. Hergang ein minimaler, aber doch ein erster Schlaganfall. Ich habe gehofft, an der Angina auf anständige Weise zu sterben. Was macht der zweite Schlaganfall aus mir? Einen Haufen Blödsinn im beschissenen Bett wie aus Vater. Aber ich habe kein Veronal, ich habe keinen Mut und ich muss ja das Dritte Reich zu überleben versuchen, damit Evas Witwenpension sichergestellt ist. 19. Mai, Freitagnachmittag. Seit gestern krank geschrieben. Mit Katz verabredet, er werde meine Entpflichtung einleiten. 6. Juni. Während ich Bernhard Stühler unterrichtete, brachte Eva die Nachricht, dass die Invasion heute Nacht bei Cherbourg begonnen habe. Eva war sehr erregt, ihr zitterten die Knie. 13. Juni, Dienstag gegen Abend. Eva, zurzeit besser mit Rauchzeug versehen, hat von Frau Winde eine Tüte mit aufgesammelten Zigarrenstummeln bekommen. Davon gönne ich mir täglich einen in der Pfeife. Es ist mir früh Erinnerung aus Berlin, wie arme Leute mit Stockspitzen weggeworfene Stummel von der Straße aufspießten. Ich fand das jämmerlich und abstoßend. Und jetzt rauche ich das Zeug selber mit Genuss. 24. Juni, Sonnabend gegen Abend. Historisches Datum meines Lebens. Gestern am 23.06.44 bin ich dienstentpflichtet worden. Den Nachtdienst brauchte ich schon nicht mehr zu leisten. 21. August, Montagmittag. Erschöpfend heiße und schwüle Tage. Berger war da. Natürlich die Lage. Ich vertrete immer den Standpunkt des absoluten Furcht, nicht angstlosen Fatalismus. Berger zitierte, was schon alt sein soll, mir aber neu war. Wir sind durchs Rote Meer gekommen, wir werden auch durch die braune Scheiße kommen. 24. August, Donnerstagvormittag. Gestern kam auf dem Bahnübergang vor unserem Haus ein wild aussehender Arbeiter dicht an mir vorbei und sagte laut, Kopf hoch, die Lumpen sind bald zu Ende. 4. September, Montagvormittag, LTI. An allen Häusern steht neben einem Kreidekreis LSR, Luftschutzraum. Wir hörten als neue Deutung, lernt schnell Russisch. 5. September, Dienstagvormittag, zur LTI. Der Nationalsozialismus ist eine giftigste Konsequenz, richtiger Überkonsequenz der deutschen Romantik. Sie ist an ihm genauso schuldig oder unschuldig wie das Christentum an der Inquisition. Sie macht ihn zu einer spezifisch deutschen Angelegenheit und sondert ihn vom Faschismus und Bolschewismus ab. Sie findet ihren stärksten Ausdruck im Rassenproblem und dieses wiederum tritt am stärksten hervor in der Judenfrage. So bedeutet die Judenfrage für den Nationalsozialismus das Zentrum der Wesensmitte und seine Quintessenz. Und in eben diesem Kernpunkt zeigt sich die absolute Entgeistigung und Verlogenheit, der absolute Höllensturz der Romantik im Dritten Reich. Das Judenproblem ist die Giftdrüse der Hakenkreuzotter. 14. September, Donnerstagvormittag, im deutschen Heeresbericht, englischer Angriff auf Aachen. Kohn, der sonst so angstvolle, war ganz gehoben. Im Werk hat ihm ein italienischer Arbeiter in gebrochenem Deutsch gesagt, ihn ein paar Wochen aus. Und am gleichen Tage hatte ihm auf der Tram ein junger, gut gekleideter Herr mit mehreren Kriegsauszeichnungen zwei Fleischmarken aufdrängen wollen, ihn seines Philosemitismus versichert und dass es nun bald überstanden sei. 27. September, Mittwochmorgen. Vor einigen Monaten erzählte Frau Kohn einer Bekannten von uns, von einem Professor Klemperer habe ich einmal einen Vortrag über Dante gehört. Ist es derselbe? Ich sagte Frau Kohn, ich sei derselbe. Heute nun brachte Frau Kohn eine Tüte Äpfel mit. Die Freundin habe sie gefragt, ob es bei Professors auch so knapp zuginge wie bei Kohns. Ja, dann solle sie diese Äpfel als von einer unbekannten Gönnerin überbringen. Dante-Äpfel sozusagen. Späte Früchte. 24. Oktober, Dienstagmorgen. Am Sonntag war Konrad bei uns. Er äußerte sich furchtbar pessimistisch über das Schicksal der in die Hitlerhand gefallenen Juden. Er glaubt, dass 6 bis 7 Millionen geschlachtet, genauer erschossen und vergast worden sind. Die Lebensaussichten für uns kleinen Judenrest hier in den Klauen der verzweifelten Bestien hielt er auch für gering. 29. Oktober, Sonntag nach 13 Uhr. Gestern Nachmittag war ihn nun schon üblicherweise Steinitz bei uns. Er bringt Eva unfermentierte Tabakblätter mit, von Pflanzen, die er auf dem Grabe eines jüdischen Tabakhändlers gezogen hat. 2. November, Donnerstag, Nachmittag. Die Stagnation des Krieges lastet schwer. Noch ein Winter, das ist eine grausige Vorstellung. Um 12:15 heute Alarm, bald danach größer. Wir waren bis 1 Uhr im Keller. Man hörte in allerweitester Ferne schießen, sonst geschah nichts. Schon gerät in meinem, in aller Gefühl der neuliche Angriff in Vergessenheit. Beginnt wieder das Hoffen. Dresden dürfte im Wesentlichen tabu sein. Aber ein klein bisschen Grauen ist doch zurückgeblieben. 31. Dezember, Sonntagabend, 19:30. Sehr enttäuschend geht das Jahr zu Ende. Bis in den Herbst hinein habe ich es für sicher gehalten, dass der Krieg vor Jahresschluss fertig sei. Jetzt ist das allgemeine Gefühl, vielleicht in ein paar Monaten, vielleicht in 2 Jahren. Heute Nachmittag in seinem Befehlsstand. Seit Mitternacht treiben nun an allen Fronten die Waffen. Wir brachten den Weltlauf des letzten Wehrmachtsberichtes dieses Krieges. Erklären die bedingungslose Kapitulation aller unserer Streitkräfte vor dem Oberkommando der Roten Armee und gleichzeitig vor dem Oberkommando der alliierten Expeditionsstreitkräfte. Es tritt eine Funkstimme von 3 Minuten ein. 1945. Here's Captain Glenn Miller. Januar, Montagvormittag. Gestern stiegen den ganzen Tag über Spannung und Hoffnung. Am Vormittag war Waldmann bei uns. Er erzählte von einer Rede Thomas Manns. Danach haben die Deutschen in Auschwitz 1,5 Millionen und einige bis auf die einer bezifferten 100 Juden vergast. Die genaue Zahl verdanke man der deutschen Gründlichkeit. Es sei über jeden erledigten Juden Buch geführt worden. Und die überraschend eindringenden Russen fanden die Bücher. Thema Flüchtlinge. Eva hörte aus Ostpreußen, die Leute flüchten in Booten. Die Fischer verkaufen die Plätze für Schmuck, nicht Geld, 3- und 4-mal denselben. Wer zuerst kommt, wird mitgenommen. Frau Kohn sagte mir vom hiesigen Bahnhof, er sehe flüchtlingsüberschwemmt fürchterlich aus. Eva hörte von einem Flüchtlingszug, überfüllt, ungeheizt, stundenlang auf der Strecke gelegen, mit 40 erfrorenen Kindern hier angekommen. 2. Februar, Freitagnachmittag. Gestern zu heute 2 Alarme. Gehobenste und gespannteste Stimmung. Die Russen nordwestlich Küstrin. Frau Stühler sagte vom Anblick der Flüchtlinge mit völliger Überzeugung, es sei die gerechte Strafe des Himmels für die Verschickung der Juden, sie habe kein Mitleid. Mitleid habe ich auch nicht. Aber die Strafe Gottes trifft so gern den Unrechten. 11. Februar, Sonntagvormittag. Eben eine Weile bei Witkowski. Da kam Frau Spanier mit der Nachricht, die russischen Panzerspitzen, LTI, neu, stünden bei Görlitz. Im Osten Liegnitz, im Westen Kleve genommen. Eisenmann Senior brachte mir bei, ja, Jevre, ich bin Jude. 13. Februar, Dienstagnachmittag, bei vollkommenem Frühlingswetter, Odysseus bei Polyphem. Gestern ließ mich Neumark hinüberrufen. Ich müsste heute beim Austragen von Briefen behilflich sein. Evakuation für alle Arbeitsfähigen, ich selber als Entpflichteter bliebe hier. Das auszutragende Rundschreiben besagte, man habe sich Freitag früh in der Zeughausstraße 3 einzufinden. Das Ganze ist ausdrücklich nur auswärtiger Arbeitseinsatz, wird aber durchweg als Marsch in den Tod aufgefasst. Ich hatte erst Frau Stühler zu benachrichtigen. Sie erschrak wilder als über den Tod ihres Mannes und raste mit starren Augen fort. Dann ins Strehlener Viertel. Simon bewahrte gute Fassung, während seine sonst so robuste Frau fast zusammenbrach. Frau Gäde riss die Augen übermäßig auf und protestierte wild mit krampfhaftem Mienenspiel. Ungleich jämmerlicher der Fall Bitterwolf. Eine junge, blonde, stupsnasige Frau mit einem Mädelchen von vielleicht 4 Jahren. Ich müsse ihr eine böse Mitteilung machen. Sie las das Schreiben, sagte ganz ratlos, was soll aus dem Kind werden? Unterschrieb dann still mit einem Bleistift. Inzwischen drängte sich das Kind an mich, reichte mir seinen Teddybär und die Frau ging mit dem Kind stumm die Treppe hinauf. Die Dresdner Vernichtung am 13. und 14. Februar 1945. Wir setzten uns am Dienstagabend gegen 9:30 zum Café, sehr abgekämpft und bedrückt. Da kam Vollalarm. Man hörte sehr bald das immer tiefere und lautere Summen nahender Geschwader. Das Licht ging aus, ein Krachen in der Nähe, Pause des Atemholens, man kniete geduckt, wimmern und weinen, neues Herankommen, neuer Einschlag. Ich weiß nicht, wie oft. Plötzlich sprang das Kellerfenster der Rückwand auf. Es kamen neue Einschläge. Dann wurde es ruhiger, dann kam Entwarnung. Draußen war es taghell. Am Pirnaischen Platz, in der Marschallstraße und an der Elbe brannte es lichterloh. Ein furchtbarer Sturmwind blies. Bei uns oben Scherben. Licht versagte, Wasser fehlte. Man sah große Brände über der Elbe. Wir stellten eine Kerze auf den Tisch, tranken ein bisschen kalten Kaffee, aßen ein paar Brocken, legten uns zu Bett. Es war nach Mitternacht. Ich dachte, nur schlafen, das Leben ist gerettet. Eva sagte im Hinlegen, Das sind doch Scherben in meinem Bett. Ich hörte sie aufstehen, räumen, dann schlief ich schon. Nach einer Weile sagte Eva: Alarm. Ich habe nichts gehört. Bestimmt. Es ist leise gewesen, sie fahren Handsirenen herum, Strom fehlt. Wir standen auf, Frau Stühler rief an unserer Tür Alarm und eilten hinunter. Die Straße war taghell und fast leer. Es brannte, der Sturm blies wie vorher. Eva war zwei Schritte vor mir. Wir kamen in den Hausflur Nummer 3, in dem ein schwerer, naher Einschlag. Ich drückte mich kniend an die Wand. Als ich aufsah, war Eva verschwunden. Ich stürzte über den Hof in unseren Judenkeller. Eine Gruppe Leute kauerte wimmernd rechts neben der Tür. Ich rief mehrmals nach Eva. Keine Antwort. Schwere Einschläge. Wieder sprang das Fenster auf, wieder taghelle. Dann ein Schlag am Fenster neben mir, etwas schlug heftig und glutheiß an meine rechte Gesichtsseite. Ich griff hin, die Hand war voller Blut, ich tastete das Auge ab, es war noch da. Eine Gruppe Russen drängte zur Tür hinaus, ich sprang zu ihnen. Den Rucksack hatte ich auf dem Rücken, die graue Tasche mit unseren Manuskripten und Evas Schmuck in der Hand, der Hut war mir entfallen. Ich stolperte und fiel. Ein Russe hob mich auf. Krachen, taghelle, neue Einschläge. Ich dachte nichts. Ich hatte nicht einmal Angst. Es war bloß eine ungeheure Spannung in mir. Ich glaube, ich erwartete das Ende. Jemand rief, hierher, Herr Klemperer. In dem demolierten Aborthäuschen stand Eisenmann Senior Schorschi auf dem Arm. Ich weiß nicht, wo meine Frau ist. Ich weiß nicht, wo meine Frau und die anderen Kinder sind. Wir rannten in eine flammenumgebene, aber fest aussehende Halle. Die Bombeneinschläge schienen für hier vorüber, aber ringsum flammte alles lichterloh. Nach einer Weile sagte Eisenmann, wir müssen zur Elbe herunter. Er lief mit dem Kind abwärts. Nach 5 Schritten war mein Atem weg. Ich konnte nicht folgen. Eine Gruppe Leute kletterte hinauf zur Brühlterrasse. Oben musste es sich kühler und freier atmen lassen. Ich stand oben, im Sturmwind und Funkenregen. Allmählich kamen mir Gedanken. War Eva verloren? Hatte sie sich retten können? Manchmal meinte ich, sie ist geschickter und mutiger, sie wird in Sicherheit sein. Manchmal, wenn sie wenigstens nicht gelitten hat. Es regnete, es stürmte. Ich kletterte bis an die Brüstung der Terrasse. Ich kletterte wieder hinunter in Windschutz. Das Belvedere brannte, die Kunstakademie brannte. Überall in der Ferne war Feuer. Ich war durchaus dumpf. Sehr spät fiel mir ein, mein Gepäck zwischen die Zweige eines Busches zu klemmen. Da konnte ich etwas freier stehen. Es wurde heller und ich sah einen Menschenstrom auf der Straße an der Elbe. Aber ich getraute mich nicht hinunter. Schließlich ging ich an dem Belvedere-Gebäude vorbei und kam an die Terrassenmauer. Nach einer Minute wurde ich angerufen. Eva saß unversehrt in ihrem Pelz auf dem Handkoffer. Eva war in dem kritischen Moment von irgendjemand buchstäblich in den arischen Luftkeller heruntergerissen worden. Sie war durch das Kellerfenster auf die Straße gelangt, hatte die Nacht teils elbaufwärts mich gesucht, teils in einem Keller gesessen. Einmal hatte sie eine Zigarette anzünden wollen und keine Streichhölzer gehabt. Am Boden glühte ein Stück, sie wollte es benutzen. Es war ein brennender Leichnam. Wir standen noch zusammen, da tauchte Eisenmann mit Schorschi auf. Seine Angehörigen hatte er nicht gefunden. Er war so herunter, dass er zu weinen anfing. Gleich wird das Kind Frühstück verlangen. Wir müssen unsere Leute zu treffen versuchen. Ich müsste den Stern entfernen. Darauf riss Eva mit einem Taschenmesserchen die Stella von meinem Mantel. Wir gingen langsam das Ufer entlang. Aus vielen Häusern schlugen immer noch Flammen. Bisweilen lagen Tote auf den Weg gestreut. Einem war der Schädel weggerissen. Einmal lag ein Arm da mit einer bleichen, nicht unschönen Hand. An den Leichen und Wagentrümmern vorbei strömte immerfort Verkehr, Elbe auf und abwärts, ein stiller, erregter Korso. Wir bogen rechts zur Stadt hin, jedes Haus eine Brandruine. Immer wieder noch unversiegte Brände. Wir traten auf den jüdischen Friedhof. Von dem Haus, das die Leichenhalle und Jakobis Wohnung enthalten hatte, stand dachlos das äußere Gemäuer, dazwischen ein tiefes Loch. Ich ging die Allee hinunter zu dem Gärtnerschuppen, in dem ich Steinitz, Schein und Magnus oft beim Skatspielen getroffen hatte. Der Gärtnerschuppen stand kaum beschädigt, aber nirgends war ein Mensch zu sehen. Langsam, mit vielen Pausen, gingen wir den Weg zurück. Die Zeughausstraße war ein einziger Geröllhaufen. Von der Zeughausstraße 1 stand ein Vorderpfeiler mit einem Stückchen Mauer galgenartig daran hängend. Wir lagerten uns nun an der Außenmauer der Brühlterrasse. Wir fanden dort Waldmanns und Witkowskis, dazu ein älteres Ehepaar Fleischner. Waldmann wusste von irgendwoher, dass Steinitz und Magnus heil seien. Von allen anderen wusste er nichts. Ich hörte über mir das bösartig stärker werdende Summen eines Flugzeugs. Ich warf mich zu Boden, den Kopf gegen die Mauer, das Gesicht in die Arme gelegt. Schon krachte es, Kieselgeröll rieselte herab. Es gab entferntere Einschläge, dann wurde es still. Ich stand auf, da war Eva inzwischen verschwunden. Ein Unheil hatte sich hier nicht ereignet, so war ich nicht sonderlich besorgt. Immerhin dauerte es wohl 2 Stunden, bis wir uns wieder trafen. Ich suchte sie längs der Mauer, dann im Albertinum. Irgendwie hat sich Eva nach einiger Zeit in den Albertinum-Keller eingefunden. Die hohen, erleuchteten Räume waren sehr voll. Dort, wo ich Platz fand, lag am Boden ein furchtbar röchelnder Soldat. Dicht neben ihm 2 Frauen, die ich lange für tot hielt. Später begann die eine zu stöhnen und bat mich, ihr die Decke fester an den Rücken zu stopfen. Ich war so abgespannt, dass ich gar kein Zeitgefühl mehr hatte. Es war kaum später als 16 Uhr, da schien es mir schon, als steckten wir tief in der 2. Nacht. Irgendwann gingen die Lampen aus, man saß im Dunkeln, sogleich wurde gejammert. Sie sind wieder da, und tatsächlich hörte man Summen in der Luft. Jemand rief, es seien keine Flieger, man müsste nur mit der Handmaschine neuen Strom schaffen. Eva schlief fest. Ich ging herum, war ohne Gedanken und ohne Zeitgefühl. Immer wieder wurden Verletzte hereingetragen. Ein Mädchen erzählte mir, sie habe im Trompeterschlösschen Dienst getan. Sie, ein Koch und noch 2 Angestellte wären noch ins Freie gekommen. Alle anderen seien zusammengebrochen. Die Geretteten über ganze Leichenhaufen geklettert. Sehr spät in der Nacht kam Witkowski aufgeregt zu mir. Wir werden alle herausgeschafft nach Klotzsche. Ich weckte Eva. Klotzsche, 15. Februar bis 17. Februar. Die erste Wonne war der Riesenkessel Nudelsuppe im Schlafsaal. Ich nahm ruhig den Löffel eines alten Mannes, der vor mir gegessen hatte. Ich aß 3 tiefe Teller. In Klotzsche kamen mir zum ersten Mal Gedanken über unsere Verluste. Alle meine Bücher, die eigenen Werke, ein Maschinenexemplar des 18. Jahrhunderts und des Curriculum. Geschieht ein Unglück in Pirna, dann ist meine gesamte Arbeit seit 1933 vernichtet. Piskowitz, 19. Februar, Montagnachmittag. Immer wieder bewegt mich die doppelte Gefahr. Die Gefahr der Bomben und der Russen teile ich mit allen anderen. Die der Stella ist meine eigene und die weitaus größere. Das fing in der Terrornacht an. Erst schlug ich die Decke darüber. Am Morgen sagte mir Eisenmann, Sie müssen ihn abnehmen. Ich habe es schon getan. Ich machte den Mantel frei. Dem ersten Schritt folgten zwangsläufig die anderen. In Klotzsche die Aufnahmeliste mit Viktor Klemperer, Senzaltro. Erst vorsichtig von mir nur diktiert, später unterschrieben. Ich saß in Restaurants, ich fuhr Eisenbahn und Trambahn. Auf das alles steht im Dritten Reich für mich der Tod. Dann die Frage, Religion? Evangelisch. Sie sind nicht jüdischer Abstammung oder Mischling? Nein. 26. Februar, Montag nach Tisch. Mit jedem Tag wird die Gefahr für mich größer. Morgen sind 14 Tage seit der Katastrophe verflossen. Überall arbeitet die Organisation. Und ein Kriegsende ist weder im Osten noch im Westen abzusehen. Wie lange kann ich hier unangefochten bleiben? Falkenstein im Vogtland. Der Reihe nach. Ich war in Piskowitz eben mit meinen Notizen fertig geworden, da stand der Bürgermeister im Zimmer und sagte ohne Umschweife, um 2 müssten wir fort. Es sei strikter Befehl. Sammeltransport in die Bayreuther Gegend. Um 2 Uhr zu einem Nachbarhaus. Dort kam dann ein offener, halbvoller Leiterwagen, ein schon ganz voller fuhr voran. Mit dem voranfahrenden Wagen zusammen bildeten wir durchaus solchen Treck, wie wir ihn oft gesehen hatten. Jetzt waren wir selber also auch Ausgebombte und Flüchtlinge. Endlich gegen 11 Uhr abends in Pirna. Wir trabten durch die dunkle, nasse Straße. Wir mussten am verschlossenen Haus lange klopfen. Dann kamen gleichzeitig Dr. Dressel und Annemarie herunter. Beide nicht übermäßig überrascht. Dressel gab uns für die Nacht das Ehebett und kampierte nebenan auf dem Sofa. Er schenkte mir ein paar Schuhe und eine Hose. Er gab Eva Rauchzeug. Annemarie machte uns am nächsten Morgen Frühstück, übernahm meine Papiere, gab mir 250 Mark. Sie kam uns später noch auf den Bahnhof nachgestürzt. Der Zug fuhr um 13.45 Uhr ab. Auf mehreren Stationen wurde geladen und rangiert. Aber wir kamen friedlich um 1 Uhr nach Falkenstein. In Scherners Wohnung öffnete eine alte Dame, sehr liebenswürdig und sofort im Bild. Wir ließen unser Gepäck im Korridor und gingen zur Apotheke. Hans Scherner erhob sich sehr mühsam vom Sofa, ein übermäßig dickes Wrack, immer einen Stock in der Hand, aber der Alte. Ungemein herzlich, vital, innerlich offenbar zufrieden. Abends 19.30 Uhr. Nach wie vor tödliche Ungewissheit der Situation. Die Anmeldezettel wurden uns vom Hauswirt unterschrieben zurückgegeben. Nach Besprechung mit Scherner lieferten wir sie aber nicht ab. Eva besorgte neue Exemplare, auf denen wir als Aufenthaltsort vor Piskowitz statt Dresden Landsberg angeben sollten. Eine kleine Verschleierung. 10. März, Sonnabendvormittag, 9 Uhr. Die Anmeldeaffäre schwebt. Schwersten Herzens schrieb ich Landsberg statt Dresden. Scherner berichtete, die Bezirksgestapo residiere in Plauen. Hier hielten sich 60 Volksschädlingsbekämpfer auf, eine Gruppe von Beobachtern, Spionen, Spitzeln, nach rebellischen Flüchtlingen und Deserteuren stöbernd. 16. März, Freitag, 19 Uhr. Wir kommen todmüde von unserer Wanderung und finden Scherner hier oben. Ihr müsst irgendwo in einem Nachbardorf unterkommen. Von Montag ab muss ich eine Lehrlingin aufnehmen. Es ist Befehl. 18. März, Sonntag, gegen 7 Uhr. Kleine Morgenbetrachtung aus großer Liebe entstanden. Eigentlich ist doch die Hauptsache, dass wir uns 40 Jahre so liebten und lieben. Eigentlich ist mir doch nicht so ganz gewiss, dass dies alles ein Ende haben soll. Gewiss ist das Nichts überaus wahrscheinlich. Aber erleben wir nicht immerfort das Allerunwahrscheinlichste? Wenn ich die Verfolgungen, wenn ich den 13. Februar, wenn ich diese Flüchtlingswochen erlebt habe, warum soll ich nicht ebenso gut erleben oder eben ersterben, dass wir, Eva und ich, irgendwo uns mit Engelsflügeln oder in sonst einer schnurrigen Form wiederfinden? 19. März, Montag, 9:30 Uhr. Scherner sagte, dass das gefürchtete Fräulein erst am 1. April bei ihm anfange. Und bis dahin ist der Krieg vielleicht zu Ende. 22. März, Freitag, gegen 9 Uhr. Wir hörten den Heeresbericht. Schrittweise schieben sich die Angloamerikaner an den Rhein. Schrittweise kommen auch die Russen vorwärts. Aber es geht nervenzermürbend langsam. 27. März, Dienstagvormittag. Aus der Amalienapotheke in Dresden bekam ich voriges Jahr eine Flasche Jodmixtur nach Katz Rezept. Darauf stand mein Name Klein Peter. Veränderung zweier Buchstaben. Überaus leicht kann man M als In und R als T lesen. Oder vom ersten zum zweiten Zustand überführen. 31. März, Sonnabend, abends nach 21 Uhr. Eva hat uns also hier für den 3. April abgemeldet. Wir fahren also auf Wochen ins Leere mit allen seinen Gefahren. 1. April, Ostersonntag. Scherner sprach mir heute Mut zu. Du nimmst noch im Wiederaufbau teil. Du wirst noch Rektor der TH. Ich sagte, an eine aktive Rolle für mich glaubte ich selbst, wenn ich über die nächsten Wochen hinweg käme. Wenn. 2. April, Ostermontag. Pfeifender Sturm, gestern wie heute. Als wir gestern in tiefste Dunkelheit hinaustraten, riss mir der Wind den Hut vom Kopf. Keine Möglichkeit, ihn wiederzufinden. Eva verzweifelte als ich. Plötzlich im Dunkel etwas noch Dunkleres, wahrhaftig der Hut. Ich möchte gern den wieder alle Möglichkeit geretteten Hut als Omen für den dazugehörenden Kopf nehmen. Fraglos sind die Pronunciamentos der Werwölfe und der Partei ein Ausdruck der Verzweiflung, aber ebenso fraglos zeigen sie, was wir beide zu erwarten haben, wenn wir nicht durchkommen. Unser Plan, das Ehepaar Klein Peter aus Landsberg an der Warthe, danach in Piskowitz, Falkenstein, ist nach Aussig abgemeldet, weil es dort Bekannte hat. 13. April unter Bernbach bei Eichach, Haus des Ortsbauernführers. 7 von 10 Nächten in Wartesälen, Bunkern, Zügen, ungewaschen, bei unzulänglichster Beköstigung. Heute der erste ruhigere Tag. 20. April, Freitag. Wir haben eine Bleibe und das Ende scheint wirklich nahe. Heute Geburtstag des Führers. Nach dem Heeresbericht ist das Ruhrgebiet mitsamt der Armee darin verloren. Aber gestern hat Goebbels gesprochen und offenbar Eindruck gemacht. Im neuen Europa werden unsere Städte wieder aufblühen. Ingolstadt sei starke Festung und Berlin könne sich monatelang halten. Die Familie Flamensbeck, bei der wir 2 Nächte schliefen, ist mustergültig freundlich. Der Mann, 2. Bürgermeister und Ortsbauernführer, Schild am Haus, Reichsnährstand, Blut und Boden, darunter Ortsbauernführer, kann sich an Hilfsbereitschaft bei gutmütiger Würde nicht genug tun. An der Wand das Bild eines in Russland vermissten Sohnes. Der Vater sagt, er sei Nationalsozialist, aber so gehe es nicht mehr. Es werde umsonst weiteres Blut geopfert. Vor den Feinden fürchte er sich nicht, obwohl er Nazi sei, denn er habe niemanden bedrückt. 21. April, Sonnabend. Gleich am ersten Tag nahmen wir Dorf und Umgebung gründlich in uns auf. Bei der Gruberin haben wir eine Bodenkammer. Die interessanteste Person im Haus ist der französische Gefangene, der neben dem Gasthaus wohnt und hier verköstigt wird und in Arbeit steht. Eine noch interessantere Bekanntschaft sind die Lehrerin Fräulein Haberl und ihre Schwester Frau Steiner. Sie zeigte mir ihre Bücher, mir fielen einige Vossler-Bände auf und gaben Anknüpfung, Herr Steiner habe einen Kunstverlag. Hier etwa erschien die Schwester und sie bot die größte Überraschung. Frau Steiner ist eine sozusagen harmlose Erscheinung. Die Schwester mit ihrer ausgereiften Blondheit, ihrer straffen Kleidung und fast militärischen Haltung hätte ich bestimmt auf übernarzisstisch taxiert. Ihre brüchig raue Stimme passte zu alledem. Les extrêmes se touchent, das Mädel ist eine bis zur äußersten Unvorsichtigkeit, hier muss ich schon sagen, fanatische Gegnerin des Dritten Reichs. Wenn Sie über die Sprache des Dritten Reichs schreiben, vergessen Sie Dachau nicht. 24. April, Dienstagnachmittag. Wir sahen in der Zeitung den Tagesbefehl des Führers. Bis zuletzt dieselben Züge der Sprache und des Denkens. Der jüdisch-bolschewistische Todfeind ist zum letzten Mal zum Angriff angetreten. 28. April, Sonnabendnachmittag. Wir aßen in der Küche bei einer in eine Bierflasche gesteckten Kerze. 2 SS-Leute brachten einen Empfangsapparat herein. Ingolstadt war gefallen. Man müsste also mit dem hier erscheinenden Amerikaner rechnen. Auch sollten die HJ und manche andere Formationen noch an diesem Abend den Ort verlassen. Auch hat, unglaublichste Sache, aber buchstäblich wahre, der Bürgermeister das im Giebel des Amtshauses angebrachte Hakenkreuz entfernen lassen. 29. April, zwischen Sturmstößen und Regengüssen, Aufhellungen bei gewitterblauem Himmel. Der Eingang in das Halsbacher Waldstück. Hier kommt uns tastend, zögernd, misstrauisch eine Gruppe von 3 deutschen Soldaten ohne Gewehr entgegen. Einer hat eine Landkarte, alle 3 haben gute Gesichter. Ob der Amerikaner im Dorf sei? Nein, aber in Kübach, wohl auch in Eichach. Die geduckten und hilflosen Soldaten waren wie eine Allegorie des verlorenen Krieges. Und so leidenschaftlich wir den Verlust des Krieges ersehnt haben und so notwendig dieser Verlust für Deutschland ist und wahrhaftig für die Menschheit, die Jungens taten uns doch leid. 2. Mai, Mittwochmorgens. Schauderhafte Kälte, Schnee auf Feldern und Dächern, weiteres Schneien. Nach dem Essen wanderte ich nach Kübach. Auf dem Kirchplatz war eine Reparaturkolonne der Amerikaner postiert. Schwarze, genauer braune Negersoldaten in grau-grün erdfarbenen Jacken und Hosen hantierten und wimmelten, Dorfkinder standen dicht dabei und dazwischen. 3. Mai, Donnerstag. Eva hat mein Tagebuch nachgelesen und moniert, der eigentliche Höhepunkt am 28.04. sei von mir nicht genügend betont worden. Sie meint den Moment, wo das schon gewohnte Geschützfeuer in ganz nahes Krachen überging. Eva hörte auch das Pfeifen einer Kugel. Offenbar wurde vor unserem Dorf, unserer Ecke, gekämpft. Das Dorf war über, genauer umrollt worden. Nur am Rand hatte eine kleine Soldatengruppe ein paar Minuten Widerstand geleistet. 4. Mai, Freitagmorgens. Bei Flamensbecks zwei waffenlose, aber uniformierte Soldaten. Sie hätten gestern ein Radio gehört. Alles, auch Berlin, habe kapituliert und Hitler sei tot. 5. Mai, Samstagvormittag. Amtshaus. Genau über unserem Fenster war draußen das Hakenkreuz angebracht. Es war. Auf dem Keilkissen der Waffen-SS habe ich geschlafen. Ich. Und in unserem Ofen brannte das Hitlerbild. Es ist eine Freude zu leben. Bei den schweren Luftangriffen auf Dresden, die Viktor Klemperer in dieser Folge so eindrücklich beschreibt, kommen bis zu 25.000 Menschen ums Leben, hauptsächlich Zivilisten. Deshalb steht auch bis heute die Frage im Raum, ob diese große Bombardierung für die Kriegsführung der Alliierten notwendig war oder ob es sich eventuell sogar um ein Kriegsverbrechen handelt. Diese Bombardierungen markieren die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs, dessen Kampfhandlungen nun auch konkret innerhalb der deutschen Grenzen zu spüren sind. Auch nach dem Krieg schreibt Viktor Klemperer weiter. Dann befinden wir uns in einem Deutschland, das zwar vom NS-Regime befreit ist, aber weder von der NS-Ideologie in den Köpfen noch von den Folgen der Kriegsschrecken. Die dritte und letzte Staffel des Podcasts »Die Geschichte geht weiter« findet ihr ab dem 9. September in der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Ein Podcast unter Verwendung des sechsteiligen Hörspiels Zeugnis ablegen von Viktor Klemperer. Bearbeitet von Klaus Schlesinger. Mit Udo Samel. Regieassistenz Katrin Martin. Ton Peter Kainz und Dagmar Locke. Regie Peter Gröger. Produktion Deutschlandradio Berlin und Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg 1996. Podcast-Team, Host Leonie Schöler. Regie Friederike Wigger. Ton Jan Fraune. Redaktion Barbara Gerland. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024. Wenn ihr euch für Geschichtsdokumentationen interessiert, habe ich noch einen Tipp. Unter dem Gras darüber versammelt über 20 Stunden O-Ton-Interviews von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts. Wir haben die Erzählenden die letzten 100 Jahre deutscher Geschichte wahrgenommen. Welche Folgen hatten die sozialen und politischen Umbrüche dieses Jahrhunderts für Sie persönlich? Unter dem Gras darüber, jetzt in der ARD-Audiothek.